suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. Today, and during our next couple of lessons, we shall have a look at the various tenses in Luxembourgish. Remember that for the future, we use the present tense. Ich gehe an das Restaurant, I go to the restaurant. Morgen Abend gehe ich an das Restaurant. Tomorrow night, I'll go to the restaurant. Am Sommer gehen wir a Griechenland an Vakanz. In summer, we'll go to Greece for our vacation. In these sentences, the future as such is expressed by the adverb of time. Morgen Abend, tomorrow night, and am Sommer, in summer. The conditional is expressed the same way as in English. You use gäng, gave, or gif, where in English you use would and add the infinitive of the main verb, which is placed at the end of the sentence. Ich gäng, ich gave, ich gif an Vakanz gehen, wann ich suen hätt. I would go on vacation if I had the money to do so. In this case, it is gäng or gave which is conjugated. Ich gäng, du gängs, hier, sie hat, gäng, mir gängen, dir gängt, sie gängen. Or, ich gave, du gavs, hier, sie hat, gave, mir gäfen, dir gäft, sie gäfen. Or, ich gif, du gifs, hier, sie hat, gif, mir giffen, dir gift, sie giffen. If you want to say, I would like to, you add ger. Ich gäf ger an Vakanz gehen. I would like to go on vacation. Please note that you also use a conditional after if, wann. Wann ich an der Lotterie gewonnen gäf ich mir ein Haus kaufen. If I won in the lottery, I would buy a house. For the auxiliaries, Luxembourgish has special forms in the conditional. To be, sin, becomes, ich wär, du wärs, hier sie hat, wär, mir wären, dir wärt, sie wären, or alternatively, ich wir, du wirs, hier sie hat, wir, mir wären, dir wird, sie wären. To have, hun, becomes, ich hätt, du hast, hier sie hat, hätt, mir hätten, dir hätt, sie hätten. And of course, you can also use ger in combination with het or wer. Ich wär ger früh 7 Uhr daheim. I'd like to be at home before 7 o'clock. The comparative of ger is lever. Ich hätt lever Tomaten aus Italien, wei aus Spanien. The superlative is am liebsten. Ich hätt am liebsten Tomaten aus Italien. In the composed tenses we get Ich wär lieber a Spanien an Vakanz gegangen wie a Griechenland. I would have preferred to go to Spain for my vacation rather than to Greece. Ich hätt lieber a grohe Mantel gehad, mais sie hätten nemmen a brongen. I would have preferred to a grey coat, but they only had a brown one. Wann ich an der Lotterie gewonnen hätt, hätt ich mir ein Haus gekauft. If I had won in the lottery, I would have bought a house. Wannst du aufgepasst hast, wirst du nicht gefallen. If you had paid attention, you wouldn't have fallen. Wann dir Aufgabe gemacht hat, hat der Schulmeister ihr nicht vernannt. If you had done your homework, the teacher would not have scolded you. Wann ich Zeit gehabt hätt, wäre ich an der Restaurant gegangen. If I had had the time, I would have gone to the restaurant. Wenn ich daheim gewischt wäre, hätte ich Television geguckt. If I had been at home, I would have watched TV. Ich hätte gern ein Pfund Tomate gehabt, aber sie hatte keng. I would have liked a pound of tomatoes, but they didn't have any. Ich hätte lieber Tomaten aus Italien gehabt, aber sie hatte nimmer Tomaten aus Spanien. I would have preferred tomatoes from Italy, but they only had tomatoes from Spain.